Im siebenten Jahr aber ermannte sich Jojada und nahm sich die Hauptleute über die Hundertschaften, Asaja, den Sohn Jerohams, Ismail, den Sohn Johanans, Asajahu, den Sohn Obeds, Maseja, den Sohn Adajas und Elisaphat, den Sohn Sichris, zu Verbündeten. Die zogen in Juda umher und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die israelitischen Familienhäupter, und sie kamen nach Jerusalem. Da schloss die ganze Versammlung im Tempel Gottes einen Bund mit dem König. Und er sprach zu ihnen, hier der Königssohn soll König sein, wie Jahwe in Betreff der Nachkommen Davids verheißen hat. Folgendes habt ihr zu tun, das Drittel von euch, den Priester und Leviten, das am Sabbat abzieht, soll als Torhüter an den Schwellen dienen, ein Drittel soll den königlichen Palast und ein Drittel das Jesotor, das gesamte Volk aber die Vorhöfe des Tempels Jahwes besetzen. Den Tempel Jahwes darf jedoch niemand betreten außer den Priestern und den diensthündigen Leviten. Diese dürfen ihn betreten, denn sie sind geheiligt. Das gesamte übrige Volk aber hat die Vorschrift Jahwes zu beobachten. Und die Leviten sollen sich rings um den König scharen, ein jeder mit seinen Waffen in der Hand, und wer in den Tempel eindringt, soll getötet werden. Also sollt ihr bei dem Könige sein, wenn er aus und wenn er einzieht. Und die Leviten taten genauso, wie der Priester Jojada sie angewiesen hatte, und nahmen ein jeder seine Leute, sowohl die, welche am Sabbat abzogen, als die, welche am Sabbat aufzogen, denn der Priester Jojada hatte die dienstfrei gewordenen Abteilungen nicht entlassen. Und der Priester Jojada gab den Obersten über die Hundertschaften die Spieße, Schilde und Tatschen, die dem Könige David gehört hatten, die sich im Tempel Gottes befanden. Sodann stellte er das ganze Volk, und zwar einen jeden mit seiner Lanze in der Hand, von der südlichen Seite des Tempels bis zur nördlichen Seite des Tempels, bis zum Altar und wieder bis zum Tempel hin, rings um den König auf. Da führten sie den Königssohn heraus, legten ihm den Stirnreif an und das Gesetz und machten ihn zum Könige, Jojada aber und seine Söhne salbten ihn und riefen, es lebe der König. Als aber Athalja das Geschrei des Volks, der Trabanten, hörte und wie sie dem Könige zujubelten, kam sie zu dem Volk in den Tempel Jahwes. Da sah sie denn, wie der König am Eingang an seinem Standorte stand und die Hauptleute und die Trompeter bei dem Könige und alles Volk des Landes, wie es voller Fröhlichkeit in die Trompeten stieß und die Sänger mit den Musikinstrumenten, wie sie zum Jubilieren das Zeichen gaben. Da zerriss Athalja ihre Kleider und rief, Verschwörung, Verschwörung. Der Priester Jojada aber ließ die Hauptleute über die Hundertschaften, die Obersten des Heeres, vortreten und sprach zu ihnen, führt sie hinaus zwischen den Reihen hindurch, und wer ihr folgt, soll mit dem Schwerte getötet werden. Denn der Priester hatte befohlen, tötet sie nicht im Tempel Jahwes. Da legte man Hand an sie, und als sie bis an den Eingang des Rostors am königlichen Palaste gelangt war, tötete man sie daselbst. Und Jojada verpflichtete sich feierlich mit dem gesamten Volk und dem Könige, dass sie ein Volk Jahwes werden wollten. Sodann begab sich das ganze Volk zum Tempel des Baal und riss ihn nieder. Seine Altäre und Bilder zerstörten sie, Matan aber, den Priester des Baal, töteten sie vor den Altären. Hierauf bestellte Jojada Wachen für den Tempel Jahwes durch die levitischen Priester, welche David für den Dienst am Tempel Jahwes in Klassen eingeteilt hatte, damit sie die Brandopfer Jahwes gemäß den Vorschriften des Gesetzes Moses unter Jubelruf und Gesängen nach der Anordnung Davids darbrächten. Und er stellte die Torhüter an die Tore des Tempels Jahwes, damit keiner hereinkäme, der irgendwie unrein wäre. Sodann nahm er die Hauptleute über die Hundertschaften, die Vornehmen und wie über das Volk geboten, sowie das gesamte Volk des Landes, und führte den König aus dem Tempel Jahwes hinab. Und als sie durch das obere Tor in den königlichen Palast gelangt waren, setzten sie den König auf den königlichen Thron. Da war alles Volk des Landes fröhlich, und die Stadt blieb ruhig. Athalja aber töten sie mit dem Schwert.